Im Foyer warteten schon Frau Schneider, Frau Haubold und Frau Kramer. Mittlerweile kannte Isabella alle Frauen beim Namen. Sie wusste, dass Frau Schneider über 40 Jahre lang Straßenbahnfahrerin gewesen war, Frau Haubold einen Garten mit 40 Rosensorten besessen hatte und Frau Kramer, jene mit der Quarktorte ohne Boden, mit über 80 Jahren noch auf dem Rennsteig gewandert war. Es waren Erinnerungen, die sie Isabella in lichten Momenten anvertraut hatten. Und Isabella bewahrte all diese Erinnerungen für sie auf. Als Isabella eintrat, kamen ihr die drei Frauen mit trippelnden Schritten entgegen und zeigten ihre Freude offen und unbefangen wie Kinder. Sie henkelten sich bei Isabella ein und zogen sie in den Wintergarten. Es war einer der Momente, in dem Isabella froh war, so klein zu sein. Sie hieß bei allen die Tochter der Tanzlehrerin. Heute freute sie sich darüber. In ihrer Kindheit war das anders gewesen. Jahr für Jahr fürchtete sich Isabella vor dem Moment, an dem am Schuljahresanfang das Klassenbuch neu eingerichtet wurde. Dann fragte der Klassenlehrer nach den Berufen der jeweiligen Eltern. Wenn Isabella Tanzlehrer und Tanzlehrerin sagte, dann lachten alle Schüler der Klasse. Und Isabellas einzige Genugtuung war, dass die Rache kommen würde, wenn in der 8. Klasse die Tanzstunde begann und ihre Klassenkameraden ihr Unvermögen zur Schau stellen mussten. Im Wintergarten warteten die anderen Frauen. Isabella ging nach oben, um die Mutter zu holen. Sie begann immer mit dem Singen, Volkslieder, Schlager, auch Kampflieder. Ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot. Voller Inbrunst sangen die Frauen diese Lieder. Auch das war Erinnerung. Am Ende kam die Tanzstunde. Eigentlich waren es nur Tanzminuten, denn auch wenn sie sich schon gesteigert hatten, reichte die Kraft nur für maximal 10 Minuten. Es hatten sich sogar zwei Herren dazu gesellt, um die es immer einen erbitterten Streit gab. Die 90-jährige Frau Kramer kommentierte das auf eigene Weise. Mit Männern habe ich schon mit 85 abgeschlossen. Wenn Isabella die Frauen tanzen sah, dachte sie, dass es stimmte, wenn behauptet wurde, dass der Körper nichts verlernte. Nicht das Radfahren, nicht das Schwimmen und auch nicht das Tanzen. Die Frauen drehten sich wie aufgezogen und Isabella musste immer an eine Spieluhr denken. Die ersten Runden liefen noch im zügigen Tempo, doch dann wurden die Bewegungen langsamer, der Rhythmus ging verloren, ein Aufbäumen und dann stand alles still. Mit letzter Kraft schafften es die Frauen zu ihren Stühlen. Erschöpft blieben sie sitzen, bis die Glocke zum Abendessen rief. Liebevoll, aber bestimmt wurden die Frauen von den Pflegerinnen in den Speisesaal geführt. Und es schmerzte Isabella, dass sich niemand noch einmal umdrehte, auch nicht die Mutter. Durch die Glastür sah Isabella sie an ihrem Platz sitzen, daneben Frau Kramer mit einem Lätzchen um den Hals. Auf dem Heimweg kam Isabella die Trostlosigkeit der Plattenbausiedlung gerade recht. Etwas in ihrer Wahrnehmung hatte sich geändert. Sie sah, was sie früher als selbstverständlich betrachtet hatte. Und sie erinnerte sich an die Worte des dünnen Herrn Krause, der ihr kurz nach dem Mauerfall prophezeit hatte, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis sie wirklich in der Lage wären, die Dinge zu sehen, wie sie gewesen waren. Isabella hatte damals gelacht und gesagt, in 3 Jahren habe ich das alles längst vergessen. Sie fuhr mit der Straßenbahn zurück in die Innenstadt und ihr kam dieser blöde Spruch in den Sinn, überholen ohne einzuholen. Die Vergangenheit hatte sie nicht eingeholt, sondern die Erinnerung war immer da gewesen und drängte jetzt danach, beachtet zu werden. Wenn schon in der Vergangenheit Kram, dann richtig, dachte Isabella. Außerdem galt es, den ungeliebten Auftrag zu erledigen, und sie lief zielgerichtet zum Marktplatz. Der Laden hieß Haus der 1000 Dinge und hatte erst vor kurzem seine Auferstehung gefeiert. Und wahrscheinlich würden unter dem Motto Event-Shopping bald wieder Intershops eröffnet werden. Im Haus der 1000 Dinge hatte es alles gegeben, was im sozialistischen Handel verfügbar gewesen war. Bohrmaschinen, Teesiebe, Scheuerleisten, Schneidebrettchen. Bei der Großmutter hieß der Laden allerdings Haus der 999 Dinge, denn ausgerechnet der Gegenstand, den man gerade kaufen wollte, war ausverkauft. Isabella trat an das Schaufenster heran. Auf der rechten Seite lag ein Stapel grauer, aufgeblasener Gummiringe. Nur wer in diesem Land gelebt hatte, kannte die Bedeutung. Es waren keine Schwimmringe, keine Sitzkissen, sondern Ringe, die man unter die Wäscheschleudern legen musste, um die Schwingung abzufangen. Die Waschmaschinen waren Halbautomaten, was bedeutete, dass man die Wäsche nach dem Spülen in die Tischschleuder legen musste. Alles musste geprüft werden. War die Wäsche ordentlich gepackt? War genügend Luft im Schlauch? Stand die Schleuder sicher auf ihrem Untergrund? Die Inbetriebnahme war immer ein Experiment. 3, 2, 1, Start. In dem Augenblick, in dem sich der Bügel über den Deckel spannte, begann der Flug ins All. Mit beiden Händen musste man die Schleuder halten. Und je länger sie lief, umso mehr wich das Blut aus den Fingern. Jeder Fehler wurde sofort bestraft. Gab es eine Unwucht, dann hüpfte die Schleuder auf ihrem Hocker und war nur an den Körper gepresst zu fixieren. Meist fiel dann der Schlauch ab und das Wasser lief statt in den bereitgestellten Eimer auf den Boden. Dann war Rutschgefahr im Bad und das Wäscheschleudern wurde zu einer Zirkusnummer, die für ungeübte Artisten schmerzhaft enden konnte. Der Laden war ein Museum der vergessenen Dinge. Wer wusste zum Beispiel noch, wozu der ovale, dünnwandige Plastebehälter Nutze gewesen war? Was die Ost- und Westdeutschen einte, war die Verbannung der Milchflasche. Von heute aus gesehen ein Frevel. Schon seit langer Zeit kaufte Isabella die Milch wieder in Glasflaschen. Doch damals hieß die ostdeutsche Antwort auf das Tetrapack Milchtüte. Die Milch wurde in Folientüten verkauft. Schon eine Möhre im Einkaufsnetz genügte, um ein Loch in die Folie zu stechen. Und war es gelungen, die Milchtüte unbeschadet nach Hause zu bringen, lauerten im Kühlschrank Gefahren in Form von scharfkantigen Quarkbechern oder Killergemüse. Doch dann kam die Erlösung in Form des ovalen Plastebechers. Von nun an hatten die Milchtüten im Kühlschrank einen Panzer und durften aufrecht stehen. Und Isabella konnte dem Spruch »Chemie bringt Brot, Wohlstand und Schönheit« den Zusatz hinzufügen und unverletzte Milchtüten. Isabella betrat den Laden. Zwei junge Mädchen standen vor einem Regal, in dem Geschenkpakete lagen, Pappkisten mit dem Aufdruck Ostpaket und dem Emblem der DDR-Fahne. Im Paket lagen Mokkabohnen, Knusperflocken, Bambini-Schokolade, Hallorenkugeln, Tempolinsen, eine Schlagersüßtafel, eine Flasche mit dem Spülmittel Fit und eine Dose Heringsfilet in Tomatensoße. In diesem Fall irrten die verkaufstüchtigen Ostalgiker. Die Heringe waren wegen Überfischung durch Makrelen ersetzt worden. Auch der geliebte Bückling musste der geräucherten Makrele weichen und Sprotten galten als ein Glückskauf. Fortan wurde der Hering heilig gesprochen und die Makrele als notwendiges Übel betrachtet. Doch als nach dem Mauerfall der Hering zurückkehrte und der Unterschied geprüft werden konnte, wünschten sich einige die viel kräftiger schmeckende Makrele zurück. Aber so genau schien es die Verkaufsstrategen sowieso nicht zu nehmen, denn es gab auch Pakete zum Valentinstag. Der wiederum war eigentlich ein kirchlicher Feiertag, der vom Klassenfeind zu Konsumzwecken missbraucht wurde. Es gab also doppelten Grund, den Valentinstag in der DDR nicht zu begehen. Aber wer wusste das heutzutage noch? Verkauf war Verkauf. Die beiden Mädchen kauften schließlich ein Paket mit der Aufschrift »Bester Papa der Welt«. Warum der beste Papa ausgerechnet mit Knusperflocken und Spreewaldgurken geehrt werden sollte, blieb Isabella ein Rätsel. Und hatten Spreewaldgurken wie auch Christstollen und Harzer Käse nicht eine Tradition, die weit vor die Zeit der DDR-Gründung reichte? Es war geradezu so, als würden in Bayern Brezen, Weißwurst und Oppertstar in extra dafür eingerichteten westalgischen Läden verkauft. Isabella hatte genug gesehen. Der Fuchs würde begeistert sein. Sie lief zum Marktplatz und stieg die Treppe zur S-Bahn nach unten. Der Waggon war wie immer überfüllt und es gab keinen Sitzplatz mehr. Auf den Klappsitzen, über denen in Versalien gemeinsam Reisen stand, weil der Platz gleichermaßen für Fahrgäste, Kinderwagen, Fahrräder und Gepäckstücke vorgesehen war, saßen drei ältere Frauen, die, auch nachdem zwei junge Mädchen mit ihrem Fahrrad eingestiegen waren, keine Anstalten machten, aufzustehen. Die Mädchen gingen zum Angriff über und schoben ihre Räder bedrohlich nah an die Frauen heran. Als auch das nicht half, die Frauen zum Aufstehen zu bewegen, sagte ein Mädchen: »Sie müssen hier aufstehen, dieser Platz ist für Fahrräder.« Die Frauen ignorierten die Aufforderung. Der Ton des Mädchens wurde schärfer. »Haben Sie mich nicht verstanden?« Eine der Frauen blickte auf und sagte: »Wir bleiben hier sitzen.« Daraufhin lachte das Mädchen auf und sagte: »Ja, ja, in der DDR sind wir immer sitzen geblieben.« »Hört das denn nie auf?«, dachte Isabella. »Mal sehen, was uns heute für Märchen erzählt werden«, sagte der Fuchs zur Assistentin, ohne auf Isabella zu achten, die bereits im Auto saß. Als erstes fuhren sie zur Ernst Christel, der prima Ballerina der Tanzschule, die bei keinem Ball gefehlt hatte, immer die schönsten Kleider trug und so Walzer tanzen konnte, dass es Isabella bereits beim Zusehen schwindlig geworden war. Klein und zerbrechlich hatte das Christelchen schon damals gewirkt, ein Wesen aus Porzellan und Seide, bei dem das Wort Elfe wirklich gepasst hätte, wenn diese Bezeichnung nicht bereits an die füllige Frau Magda vergeben gewesen wäre. Das Christelchen hatte sich kaum verändert. Behende lief sie voran, schwebte fast über das Parkett ihres großen Wohnzimmers. »Na, endlich mal Platz«, sagte der Kameramann und stellte das Stativ auf. In der Zwischenzeit betrachtete der Fuchs die Ölgemälde an den Wänden und fragte pikiert: »Gab es so etwas in der DDR? Ich meine, für Privatpersonen?« »Nein«, sagte Isabella, »wir haben immer nur mit Buntstiften gemalt.« Das Christelchen saß in einem Sessel. Eigentlich hockte sie nur auf der Kante wie ein Vögelchen, das gleich wieder davonfliegen wollte. Auf dem Tisch lagen Alben mit wunderschönen Schwarz-Weiß-Fotografien. Es waren Kopien jener Bilder, die Isabella Woche für Woche mit ihrer Mutter immer wieder aufs Neue betrachtete. Zeugnisse des vergangenen Lebens, die auch Isabellas Kindheit dokumentierten. Aber sie verzichtete darauf, dem Fuchs einen Hinweis auf das Kind Isabella zu geben. Was sie hier tat, war schon verwerflich genug. So wie Tim Thaler sein Lachen verkauft hatte, bot sie fremden Menschen Geschichten aus ihrem Leben feil. Der Kameramann war euphorisch und konnte sich gar nicht von den Fotoalben trennen. Er zoomte die Bilder heran, schwenkte mit der Kamera über die Seiten und suchte immer wieder nach neuen Einstellungen. Der Fuchs schien davon genervt und drängelte: »Das kannst du auch im Studio machen, dann nehmen wir das eben mit.« Doch der Kameramann ließ sich nicht stören. Jetzt wurde der Fuchs deutlicher und sagte im Befehlston: »Hör auf, wir müssen erst einmal abwarten, ob das Gespräch etwas taugt.« »Aber die Bilder sind gut«, sagte der Kameramann. Auch wenn die Fotos schwarz-weiß waren, gewährten sie den Blick in eine Welt, die voller Farben war. Im Mittelpunkt vieler Bilder standen der schöne Theo und sein Sohn der Halotri. Selbstverständlich immer in Begleitung der Mutter, die sich ihren Status als Tanzlehrerin hart erkämpft hatte. Für die Ehefrauen, die ihre Männer bei der Arbeit unterstützten, hatte es die Möglichkeit einer Ausbildung mit abschließender Prüfung gegeben. Und so war aus einer mitarbeitenden Ehefrau eine ausgebildete Tanzlehrerin geworden. Doch die Tanzschule Kaiser war mehr als eine Schule, an der man die Schrittfolgen der verschiedenen Tänze erlernen konnte. Hätte es früher eine Ehrung für Lebensfreude gegeben, der schöne Theo wäre einer der ersten Preisträger gewesen. Ob Fasching, Zirkusabende, Stepptanzmatinees oder Kinderfeste, im Hause Kaiser wurde immer gefeiert. Selbst eine Olympiade hatte es gegeben, bei der die Mannschaft mit einer eigens dafür entworfenen Fahne in den Tanzsaal marschieren durfte. Schöpfer war der lustige Bernie, der Mann von Christelchen. Bernhard war ein begnadeter Stepptänzer und ein ebenso begnadeter Bühnenmaler. Und so kämpfte die kaisersche Olympiamannschaft vor der liebevoll gemalten Kulisse Athens auf einer eigens dafür aufgebauten Bühne. Es gab Wettkämpfe in vielen Sportarten, wie Fechten, Boxen und Schwimmen. Und zwischen jeder Entscheidung kam ein Marathonläufer über die Bühne gelaufen, der von dem Christelchen, die als kreuzrote Schwester fungierte, mit einem Getränk versorgt wurde. Diese Medizin kam auch zum Einsatz, wenn es bei den Wettkämpfen einen Unfall gab zum Beispiel ein Degenfechter versehentlich erstochen wurde oder ein Schwimmer ertrank. Dann kam Schwester Christel mit einer großen Spritze, verabreichte eine Schluckimpfung und erweckte den jeweiligen Toten wieder zum Leben. Es waren Wettkämpfe, bei denen es immer nur Sieger gab. Am Ende feierten sich alle gegenseitig auf einem großen Ball, was Tanz bis in die Morgenstunden bedeutete. Isabella durfte als Kind dabei sein, solange sie wollte. Manchmal schlief sie während der Feier ein und wurde dann vom Hallodri ins Bett getragen. Sie musste nicht fürchten, etwas zu verpassen, denn sie wusste, dass es immer einen nächsten Ball geben würde und danach einen übernächsten. Das Christelchen ließ den Kameramann gewähren und saß geduldig auf ihrer Sesselkante. Auch der Fuchs hatte sich in Position gesetzt und studierte seine Notizen. Er begann das Gespräch mit der originellen Frage: »Warum haben Sie getanzt?« »Weil es mir Freude gemacht hat«, antwortete das Christelchen und wippte mit den Füßen. »Wollten Sie Ihrem Alltag entfliehen? Tanzen gehörte zu meinem Alltag.« »Ich meine dem realsozialistischen Alltag.« »Was meinen Sie damit?« Der Fuchs schüttelte den Kopf und machte eine resignierte Handbewegung. »Ich wollte einfach nur tanzen und schöne Kleider anziehen.« »Die konnten Sie aber nicht kaufen.« »Das wollte ich auch gar nicht. Ich habe sie selbst genäht.« »Und woher hatten Sie das Material?« »Na, aus dem Laden«, sagte das Christelchen verwundert. »Aber den Tüll habe ich mir aus dem Westen schicken lassen«, sie kicherte. »Der war steifer.« »Hier, schauen Sie mal«, sie zeigte auf eine große gerahmte Fotografie, die an der Wand hing. »Das war mein schönstes Kleid, das habe ich bis heute noch.« Auf dem Foto war sie mit ihrem Mann Bernhard zu sehen. Auch der lustige Bernie war bereits gestorben, wie auch der schöne Theo und der Hallodri. Es war der von der Statistik vorhergesagte Lauf der Dinge. Zuerst starben die Männer. »Würde es Ihnen viel Mühe machen, wenn Sie das Kleid holen könnten?«, fragte der Kameramann, und das Christelchen lächelte, hüpfte von der Sesselkante und schwebte davon. Seit ihrer Kindheit war Isabella nie wieder in dieser Wohnung gewesen. Alles kam ihr gleichermaßen vertraut und fremd vor. Früher war die Wohnung erfüllt gewesen von Lachen, Gesprächen, Musik, Gläserklingen. Zwar waren Theaterleute kein fahrendes Volk mehr, aber die Umtriebigkeit war geblieben. Das Theater bot ständig neuen Gesprächsstoff und eine Anekdote jagte die nächste. Besonders beliebt war der berühmte Regisseur Niemann, der immer wieder vorführen musste, wie er einem Schauspieler vor einer Rundfunkaufnahme offeriert hatte, dass man von nun an als Tribut an die neue Technik Stereo sprechen müsse. Und Niemann führte seinem lachenden Publikum vor, wie er dem Schauspieler gezeigt hatte, dass er die Lippen in der Mitte aufeinander zu pressen und links und rechts vorbeisprechen solle. Der Schauspieler war durchaus willig gewesen, aber vermochte es nicht, dem Meister zu folgen und sagte die Rolle am nächsten Tag aus Unvermögen, mit der neuen Technik umzugehen, ab. Die Selbstversuche im Stereo-Sprechen sorgten bei jeder Feier für große Heiterkeit. Und auch das Stereo-Trinken wurde öfter geübt. Allerdings gelang das nicht einmal dem Meister selbst. Noch bevor das Christelchen die Tür öffnete, roch es nach Mottenkugeln. Es war der Naphthalingeruch, den Isabella aus ihrer Kindheit kannte. Auch die Mutter hatte ihre Sachen eingemottet, den Pelzmantel, die Wollkostüme, die Ballkleider. Und dann erschien das Christelchen, wobei das Wort »erscheinen« überaus berechtigt war. Denn sie stand auf der Türschwelle nicht mit, sondern in ihrem schönsten Ballkleid. Isabella stockte der Atem. Das Christelchen trug ein eng anliegendes Seidenoberteil mit einer Pelzboa. Der Spitzenrock war unterfüttert mit steifem Westtüll, der über die Jahrzehnte schon ein wenig fransig geworden war und unter dem Sauben, der fast bis zu den Knöcheln reichte, hervorzipfelte. Auf der Türschwelle stand ein gerupfter Engel in Gesundheitsschuhen. »So hab ich das nicht gemeint«, sagte der Kameramann leise zu Isabella. »Nun film doch endlich«, sagte der Fuchs. Als Kind hatte Isabella Stammbuchbilder gesammelt, Blumen, Tiere, Märchenfiguren. Am begehrtesten aber waren die Engel gewesen, zarte Wesen mit weißen Flügeln und Blumenkränzen, Wesen aus einer anderen Welt, die der Westen hieß und die dem Himmel gleichkam. Die Glanzbilder waren als Relief geprägt. Schon allein das wäre Schönheit genug gewesen. Aber zu allem Überfluss waren sie auch noch mit Silberstaub bestreut. Die Glitzis waren beim Tauschen nur unter großen Opfern zu bezahlen. Stammbuchbilder aus der DDR kamen dafür kaum in Frage, denn die waren aus dünnem Papier und in matten Farben gehalten, ohne jeglichen Hauch von Glanz. Gerade noch als Tauschobjekt eigneten sich die Märchenmotive, für einen einfachen Engel musste man jedoch mindestens einen kompletten Bogen anbieten. Völlig unbeliebt waren die trostlos wirkenden Blumenmotive oder Szenen aus dem Straßenverkehr. Denn wer wollte seinen glitzernden Engel gegen eine Oma, die von einem Schülerlotsen über die Straße geführt wurde, tauschen? Als wäre nichts geschehen, eilte das Christelchen mit raschelndem Ballkleid zu ihrem Sessel und setzte sich auf die Kante. Ein Vögelchen, um das Isabella gern schützend ihre Hände gelegt hätte. Und schon betrat der Fuchs den Ring zur nächsten Runde. Wurden sie gezwungen, bestimmte Tänze zu lernen? Wir konnten tanzen, was wir wollten. Wirklich? Wer sollte uns daran hindern? Der Fuchs hatte ein Lauern im Blick, das Isabella nicht deuten konnte. Erinnern Sie sich nicht an den Lipsi? Ach so, das Christelchen wiegte den Kopf hin und her. Den haben wir nie getanzt, der war uns zu einfach. Und das durften Sie selbst entscheiden? Warum denn nicht? Ich persönlich habe den Walzer sehr gemocht. Das Christelchen wirkte verstört. Doch dann lächelte sie, beugte sich etwas vor und flüsterte, »Wissen Sie, zu Ulbrichts Zeiten mussten wir Walter statt Walzer sagen.« Es gab tatsächlich eine Filmaufnahme vom Walzer tanzenden Walter Ulbricht. Sie gehörte zu den Archivausschnitten, die Isabella Zauberkasten DDR nannte. Und selbstverständlich fanden sich darin auch Aufnahmen vom Lipsi, einem Tanz, der abgeleitet von Lipsia 1959 in Leipzig erfunden worden war und der den Siegeszug gegen Twist und Rock'n'Roll antreten sollte. Die Schrittfolgen waren simpel und für jeden verständlich und deshalb für geübte Tänzer keine Herausforderung. Erfunden hatte es ein Kollege vom schönen Theo, der eine andere Tanzschule leitete. Es gab sogar einen eigens dafür komponierten Schlager. Heute tanzen alle Leute im Lipsi-Schritt. Aber letztendlich blieb der Lipsi eine Fußnote der Tanzgeschichte. Doch die Archivaufnahme eignete sich gut, um die tanzwütige DDR-Bevölkerung der Lächerlichkeit preiszugeben und zu zeigen, dass selbst beim Tanzen die Schritte vom Staat vorgegeben wurden. Bei den Archivaufnahmen gab es Standards, die immer wieder gezeigt wurden. Pionierchöre, Sportfeste, winkende Politiker auf Tribünen und die den Eindruck vermittelten, sie wären der einzige Lebensinhalt aller Bürger gewesen. Und die Hitparade der Originaltöne führte Walter Ulbricht mit seinem Beatverbotszitat an. Jetzt ist Schluss mit dem Jäh, Jäh, Jäh oder wie das alles heißt. Dicht gefolgt von seiner im schönsten Sächsisch gehaltenen Versprechung, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nur auf Platz 3 schaffte es Honeckers, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Je länger Isabella darüber nachdachte, umso mehr erschien es ihr wie eine Erfindung, ein Land mit einem Tischlergesellen an der Spitze, der von einem ehemaligen Dachdeckerlehrling, der nicht einmal seine Lehre abgeschlossen hatte, abgelöst wurde. Was damals nur wenige wussten, Ulbrichts Abdankung war ein Vorgang, der ganz unkollegial in geheimen Absprachen mit Moskau hinter seinem Rücken vollzogen wurde. Der Wunsch, dass er freiwillig zurücktreten möge, wurde ihm durch einen Überraschungsbesuch von Kronprinz Honecker persönlich überbracht. Und es wird kolportiert, dass zur Unterstreichung der Bitte einige Kalaschnikows präsentiert wurden. In anderen Ländern hätte man dafür das Wort Putsch gebraucht. Auch eines der Lieblingsthemen, die immer wieder propagierte Gleichberechtigung der Frau, war reine Heuchelei. Regiert wurde das Land von einem Club alter Männer, bewacht von einem Geheimdienstchef, der alles mitschneiden ließ, sogar seine eigene Geburtstagsfeier. Die einzige Frau, die geduldet wurde, war eine böse Fee mit blau schimmernden Haaren, die ihre Macht dafür benutzte, die Kinder- und Jugenderziehung zu reglementieren und das Fach Wehrkunde einzuführen. Zu DDR-Zeiten gab es einen gern erzählten Witz. Gesucht wird beim Kreuzworträtsel ein zänkischer Zwergstaat mit drei Buchstaben. Die Lösung hieß DDR. Und genau auf diesen Zwergstaat wurde die DDR auch drei Jahrzehnte nach ihrem Untergang oft völlig humorfrei reduziert. Isabella war es meist peinlich, wenn sie die Bilder von damals sah, und sie fragte sich, ob sie sich im Nachhinein dafür schämen musste, in diesem Land gelebt zu haben. Ihre Antipoden hießen nicht Sozialismus und Kapitalismus, sondern Großmutter Isa und Frau Magda. Die Familie war sich selbst genug und hatte das Land ringsherum als notwendiges Übel betrachtet. Als sich nach dem Mauerfall die Postleitzahlen änderten und die mitteldeutschen Bundesländer allesamt eine Null als Anfangszahl bekamen, die viele als O wie Osten deuteten, sagte Großmutter Isa nur: Da kann uns wenigstens niemand mit denen verwechseln. Zunehmend wurde der vorher angeschmachtete Westen als Feind betrachtet und Deutschland in Gewinner und Verlierer eingeteilt. Und erst jetzt wurde Isabella die Tiefe dieser neuen Teilung bewusst. Das Christelchen saß noch immer auf der Sesselkante und wartete darauf, dass der Fuchs neue Fragen stellte. Aber der hatte die Lust am Gespräch verloren und faltete seinen Zettel zusammen. Der Kameramann sah es als Zeichen zum Zusammenpacken. Doch mitten in der Arbeit hielt er ein, ging auf das Christelchen zu, küsste ihr die Hand und sagte: Darf ich bitten? Und als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, schmiegte sich das Christelchen in seinen Arm und die beiden begannen einen Walzer zu tanzen. Einfach so, ohne Musik. Der Takt kam aus ihren Körpern heraus. Und Isabella kam es vor, als würde das Christelchen führen. Nach einigen Runden setzte der Kameramann das Christelchen wieder auf der Sesselkante ab. Und sie lächelte selig. Und sie lächelte immer noch, als alle Kabel eingerollt und alle Koffer gepackt waren. Und als der Kameramann die Wohnung verließ, winkte sie ihm hinterher. Als sie die Technik nach unten trugen, sagte der Fuchs zum Kameramann: Du riechst nach Mottenpulver. Wer weiß, wie du riechst, wenn du so alt bist, sagte der Kameramann.